Die Zugfahrkarte für das folgende Bienengespräch wurde von Hörern bezahlt. Vielen Dank an Barbara und Hagen, an Dominik und Michael. Sie haben die Biene auf die Schiene gebracht. Wer das auch tun möchte auf www.bienenpodcast.at, da steht's, wie es geht. Das sind die 29. Bienengespräche. Lothar Bodingbauer begrüßt euch von unterwegs und wir schreiben ungefähr Mitte Juni 2017, 11. Juni. Wir haben einen wunderschönen Sonntag und wir sind auf 1000 Meter Seehöhe. Eingeladen hat der Dietmar Eppenschwender. Gell? Genau so ist es. Dietmar, danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke, dass du gekommen bist. Naja, wunderbar. So bequem wie heute war es noch nie, abgeholt zu werden am Bahnhof. In Hallein und dann sind wir gefahren über das kleine deutsche Eck, das ist Berchtesgaden, wunderschön. Bad Reichenhall, Lofer. Berchtesgaden war falsch? Berchtesgaden war falsch. Okay. Bad Reichenhall. So, über Berchtesgadener Landseite gefahren. Ja, genau. Ah, verstehe schon, danke, du reißt mich da raus. Und dann sind wir Lofer, genau. Rechts abgebogen, den Berg hinauf, das genau. Tal und vor der Kaserklamm. Ja, einen Schranken haben wir aufgeklappt und hinter uns wieder zugeklappt so und dann plötzlich waren wir da bei einer Belegstelle. Ja. Und es ist eine besondere Belegstelle, Dietmar. Es ist eine besondere Belegstelle. Erzähl. Es ist eine Belegstelle der dunklen Biene. Ja. Die dunkle Biene, da wird uns der Sebastian vielleicht noch ein bisschen was erzählen über die Geschichte der dunklen Biene. Die Belegstelle hat zur Funktion, die dunkle Biene zu begatten, ja, reinrassig zu begatten. Und Belegstelle ist unter den Imkern ja bekannt, was das ist. Und unsere Belegstelle ist ausschließlich für die dunkle Biene. Und da geht's, das haben wir schon gelernt, um die Lufthoheit. Die Drohnen müssen wirklich unter sich sein, nämlich die Drohnen der dunklen Biene. Genau, daher so abgeschieden, daher so in diesem Tal. Ja, das verhindert den Zuflug von fremden Drohnen. Fremde Völker sind ja ohnehin verboten, hier hereinzustellen. Es ist kein Wandern möglich. Es ist kein Hereinstellen von anderen Völkern möglich. Das ist gesetzlich verankert im Landesgesetz. Und ja, hier haben unsere Völker, unsere Drohnenvölker die Lufthoheit. Wir sind ja jetzt nicht alleine am Tisch in eurer Hütte. Vielleicht stellst du einfach unsere zwei weiteren Gesprächspartner heute vor. Ich fange einfach links von mir an. Ja, das ist der Markus Trier, das ist der Belegstellenleiter. Der kümmert sich also um die Belegstelle selbst und um die Drohnenvölker, dass die rechtzeitig vorhanden sind im Frühjahr, zur ersten Auffuhr. Er legt die Termine fest, er legt den Betrieb fest, wenn die Königinnen raufkommen zur Begattung. Ja, den ganzen Ablauf übernimmt der Markus Trier. Und der Markus Trier kommt aus Trier? Nein, der Markus Trier kommt ursprünglich Richtung dem Frankenlande, wie man das schon so hört. Und bin seit 1995 in Bad Reichenhall und bin sozusagen ein fast Salzburger, weil ich bin der einzige Deutsche in der Familie. Und Frankenland, das darf man jetzt nicht sagen, nicht laut, glaube ich, gehört zu Bayern. Das Frankenland gehört zu Bayern. Das politisch. Politisch. Vom Herz her dürfte es eigenständig sein, weil es gibt beim Bayerischen Rundfunk ein eigenes Studio Franken. Genau. Das heißt, so ganz identisch ist es nicht mit dem Bayerischen. Ja. Es ist immer so, wie man es betrachtet. Die Oberbayern schimpfen auf die Franken und die Franken schimpfen auf die Oberbayern. Das gehört ein bisschen dazu. Das gehört dazu. Aber die Franken sind schon unterwegs. Also ich kenne einen in Wien, der ist Chorrepetitor, der spielt am Klavier für Menschen, die sich auf der Musikhochschule vorstellen. Mhm. Sympathische Menschen, die Franken. Ich mein, weiß nicht, vielleicht sind die unsympathischen dann die daheim bleiben. Hoffen wir es mal. Ja. Unser nächster ist der Sebastian Hauer. Ja, er ist Belegstellenwart. Er hat die Funktion als Belegstellenwart. Und er hilft uns mit seinen Ratschlägen und mit seinen Tipps immer gerne weiter. Sebastian? Ja, so ist es. Und ich fahre eigentlich seit 1987 fahre ich da auf die Belegstelle auf mit meinen Königinnen und habe zwei Belegstellen Moment, Moment, jetzt muss ich Batterie wechseln schon. Entschuldigung. Achtung. Nein, oder doch nicht? Sorry, sorry, wart, da habe ich jetzt was Unvorhergesehenes. Nein, gar nicht. Entschuldigung. Vielleicht einfach den Satz noch einmal sagen. Seit. Ja, seit 1987 fahre ich mit meinen Königinnen auf diese Belegstelle und habe zwei Belegstellenwarte vor Markus erlebt. Ne? Und also wie gesagt, darum sagt der Dieter mit Rat und Tat. Und ist meine Aufgabe ist es halt ein bisschen um Ordnung zu schauen, dass die Hütte in Ordnung ist, dass alle Kästchen sauber sind und wie gesagt, eben das drumherum um die Belegstelle. Ne? Der Markus ist für die Bienen verantwortlich, für die Drohnenvölker und ich organisiere das andere ein bisschen. Und wie gesagt, ich habe meine Erfolge auf dieser Belegstelle. Ob und zu größere Erfolge, ob und zu weniger, aber das gehört dazu. Sebastian, was ist denn ein Erfolg? Ja, ein Erfolg ist, wenn ich mit 15 Kästchen auffahre und 15 gut begattete Königinnen zurückbekomme. Das ist der totale Erfolg. Aber wir sind mit 80-90% Begattungserfolg sind wir zufrieden. Lass mich bitte ganz kurz zurückgehen jetzt für Anfänger. Auffahren heißt ganz konkret? Die unbegatteten Königinnen. Ja. Die wir zu Hause auf unseren Bienenständen züchten. Ja. Von ausgewählten, also Töchter ausgewählter Mütter. Ja. Und die werden dann mit Begleitbienen gefüllt. Ja. Ohne Drohnen. Ja. Ganz ohne Drohnen, werden wir dann noch sehen, die Drohnensicherheit. Und die Drohnensicherheit, das heißt, man sieht die ja beim und man muss mit denen irgendein Verfahren verhindern, dass ja, die reinkommen. Man sieht die Bienen. Ne? Das sieben. Sieben, ja. Zu Hause, da gibt es ein Gitter, wo nur ja. Arbeitsbienen durchkommen. Ja. Ne? Und das ist oberste Priorität. Ja. Keine Drohnen. Keine Drohnen. Und weil, wie Markus schon sagt, die dunklen Drohnen haben da die Lufthoheit. Was würde passieren, wenn ich eine Drohne mit raufschleppe? Dann hätte ich praktisch irgendein genetisches Material, ja, das lustig meine Königin befruchtet und die sollten eigentlich nur durch die dunkle Bienendrohnen befruchtet genau, werden. Genau, das ist unser Wunsch. Nicht? Ja, ja. Und dann habe ich halt einen Mischmasch. Nicht? Okay. Und eine Drohne, wie man so schön sagt, eine Schwalbe macht keinen Sommer, ja, ja. So macht eine Drohne nicht alles kaputt, aber so. Es darf nicht sein. Das wollte ich nämlich fragen, wie genau muss man das sein? Eine Drohne würde alles kaputt machen. Nein, aber es nicht. Geht um Lufthoheit, ja. Und das ist ein Prozentsatz. Ja, und 99%. Aber es ist, wenn ich von diesen Müttern wieder nachziehen will, habe ich halt einen falschen Drohn drin. Aha. Und da kann passieren, dass ich ein bisschen unglücklich werde damit. Ne? Und ja, wie gesagt, wir haben die jetzt bei den Dreiwabenkästchen haben wir Drohnenabsperrgitter dran. Und beim Einwabenkästchen, das sehen wir dann, wenn wir hinausgehen, ja. Sieht man jede Drohne sofort. Und als Imker komme ich mit einem Kästchen, das ist ja. Wie sagt man denn? Ein Begattungskästchen. Begattungskästchen. Ja. Eben die unbefruchtete Königin mit ihrem Begleitpersonal. Genau, mit Futter und Wabenstreifen, alles drin, ist es ein Mini-Völkchen. Ja. Da wird sie aufgefahren, heißt das, da gibt es genau. Bestimmte Termine und ja. Dann lasse ich sie 3 Wochen hier. Oder? 14 Tage. 2 Wochen geht ja, das. Ja, 2 Wochen. Ja, was genau. Nach 2 Wochen nicht in Ordnung ist, wird nicht okay. Mehr. Ja, verstehe. Das heißt, und die stehen da so auf so Stempeln dann draußen, wir werden dann nachher noch hingehen und jedes Völkchen hat einen eigenen Stempel mit einem Hütchen und da ist sogar ein Schloss davor, ja, damit weil, niemand ausbricht oder niemand einbricht. Das weiß ich nicht. Nein, es gibt Störefriede. Ach so, man ja. Hätte gerne praktisch andere Menschen jetzt wirklich ausgeschlossen. Ja, neugierige Leute, die schauen, was da drinnen ist und dann wird das Kästchen verkehrt oder nicht richtig hineingestellt und dann ist die Arbeit... Ist die Arbeit umsonst, die man sich macht. Ne? Ja. Aber es hat seinen Sinn, das. Ja, das ist meine Aufgabe. Genau, und der Erfolg, noch einmal, ist, wenn nach 14 Tagen... Die Königin in Eilage ist, das ist praktisch Ei, Larve, Puppe, Biene. Und wenn sie schön in Eilage ist, dann nehmen wir sie wieder heim und vermehren. Also praktisch machen ein Volk draus. Das ist der Erfolg da. Ja. Und verdeckelt ist da noch nichts, solange lassen wir es nicht da. Je nachdem. Also es kann sein, wenn eine gute Woche ist, dass alles passt, dann kann sein, dass nach 14 Tagen schon beginnt zum Verdeckeln. Aber jetzt, was ich gesehen habe, glaube ich eher nicht. Weil wenn also ein Gewittertag drinnen ist, dann ist es ein bisschen wieder verzögert. Ah, verstehe. Mhm. Ja, und du hast auch gerade vorher noch, bevor wir die Kabel zusammengesteckt haben, gezeigt, wenn dann der Wachsbau ein bisschen oben ansteht am Plexiglas in diesem Kästchen, dann ist das auch der Erfolg, ein Hinweis absolut, auf Erfolg. Ja, ja. Ja, na, das zeigt, dass das Kästchen strotzt vor Kraft. Ja. Es baut, es ist genug Futter drin, es ist eine Harmonie drinnen, die sein soll in jedem Bienenvolk, so ist es in dem kleinen Völkchen, ist schon alles in Ordnung. Und das spürt man? Das spürt man als Imker, ja. Spürt man. Ja, genau. Das greift sie, ja, das fühlt sie gut an. Ich meine, das sind die Erfahrungswerte. Ja, ja. Das ist ganz klar, wenn man über Jahrzehnte mit dem zu tun hat, schaust du das an, zu 90% ja oder nein. Und du hast das eben, wie gesagt, 9 von 10 oder wie? 10, ja, also, 15 von 16. Ja, bei uns ist, Markus, du weißt es eh, ungefähr, ja, 80% ist der Begattungserfolg. Im letzten Jahr hatten wir 81% Begattungserfolg. Das muss man halt auf die gesamte Menge, ja, der aufgefahrenen Begattungseinheiten sehen. Wenn die dann wieder abgeholt werden und so, weiß man dann, ich sage jetzt mal von der Prozentzahl her, wie hoch die Begattungsquote war. Mhm. Das ist ein bisschen wetterbedingt. Das ist, kommt auch auf die Imker drauf an, wie genau sie arbeiten. Nicht? Also, was ist genau? Ja, das ist das Bienenmaterial, das ich zum Kästchenfüllen hernehme. Das ist, dass die Königin ordentlich gepflegt worden ist in der Aufzucht, dass das alles schön passt. Also nicht von irgendwie zu alten Maden irgendwie. Ja, genau, das ist die, für die Königin nur die allerjüngsten Maden hernehmen, genau. Nicht? Und bei den Bienen soll das Gemisch richtig sein, nicht? Mhm. Wenn ich lauter Flugbienen hernehme, dann wird es sicher nichts, nicht? Ja, ja, ja. Ich brauche wieder die Mischung, die normal im Volk ist. Die bräuchte ich in dem Kästchen auch. Aber das ist schon, glaube ich, in der fortgeschrittenen Gruppe, weil die Bienen in dieser Mischung aus dem Stock rauszukriegen, ist nichts für Anfänger. Vielleicht, ja. Nein, es ist bei uns also so, ich muss sagen, ich habe einen guten Lehrmeister gehabt, also Markus, sein Vorvorgänger. Mhm. Und wie gesagt, ja, wir haben das am Stand bei ihm gelehrt. Er hat uns dann auf der Billigstelle gerückt, wenn es nicht gepasst hat. Mhm. Und ja, und man muss mit der Zeit das Gespür kriegen. Nicht? So wie, ja, wie die ganze Imkerei nicht in einem Jahr erlernbar ist. Und das sind dann auch so Tipps wie einmal kurz aufs Rähmchen klopfen, dass die Flugbienen auffliegen und solche Sachen. Das braucht man eigentlich nicht. Braucht man nicht. Nein, na schau, aber oder Tipps, was man alles nicht braucht, sind ja genauso wertvoll wie Tipps, was man braucht. Das ist, ich meine, wenn das Pflegevolk, wo die Königinnen gezogen werden, richtig ist, dann kann ich das hernehmen, wie es braucht. Mhm. Wie es kommt. So. Aber wichtig ist, das ganze Pflegevolk in den Siebkasten. Und auch wenn ich weniger bräuchte, dann ist die Mischung gut. Dann den Siebkasten aufmachen. Die ganz wilden Flugbienen sind dann weg. Mhm. Und das andere bleibt mir. Mhm. Okay. Das ist eigentlich kein Problem mehr. Und jetzt seid ihr drei ja Vertreter einer ganzen, wie sagt man denn eigentlich, Art, Rasse, Unterart, der Honigbiene, Apis mellifera. Mellifera. Mellifera. Und jetzt kommt noch ein Zusatz. Das ist schon, die dunkle Biene ist die Apis mellifera mellifera. Ja. Und was ist die Canica? Die ist die Apis mellifera canica. Ach, das ist das dritte Wort ist es, ja, richtig, genau. Und ich kenne noch die Ligustica, das ist die Apis mellifera ligustica, verstehe schon. Und die Buckfast ist so gar nichts, das ist irgendeine... Nein, ist eine Kunstrasse. Eine Kunstrasse, ist die ein aber Hybrid. Ein Hybrid, ja. Genau. Das ist ein Hybrid, die eine hat künstlich geschaffene Bienenrasse. Und was hat die für einen Namen eigentlich? Wie in der Wissenschaft, es ist die Buckfast. Es gibt keinen. In der Wissenschaft? Lateinischen Namen gibt es. Es gibt keinen lateinischen Namen. Keine. Was ich weiß. Fliegt sie nicht unter Apis mellifera Buckfastia? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt nicht. Ah ja, da gibt es ja Diskussionen. Ist das nicht eine eigene. Wie sagt man? Rasse. Das ist ein Hybrid, aber das sind jetzt die Rassen. Das sind die. Canica ist eine Rasse. Ja, unsere Nachbarrassen. Genau. Also die Italiener ist direkt am österreichischen Grenze und die Canica ist praktisch die Kreiner, die slowenische, genau. Nicht? Oder Kärntner Biene auch. Nicht? Apis mellifera mellifera ist die dunkle Biene, ja. Und das ist die Tiroler Biene, sagt man auch. Wie ja, sagt man? Tiroler ist wieder eigener Typus. Ja. Eine eigene Linie daraus. Ja, ja. Eine Zuchtlinie. Das ist praktisch bei uns, wie man sieht, Salzburger Alpenland. Ja, das ist eure Zuchtlinie. Ja, und Tirol ist die Braunelle. Genau, so, die Braunelle, genau, ja. Das ist mir nur abgegangen. Genau. Das ist Braunelle. Eigentlich in der DNA-Analyse ein eigener Typ. Ja. Regionaler Ökotyp. Ja, Ökotyp. Ja, genau. Regionaler Ökotyp. Ist aber ein kompletter dunkle Binde. Ja, genau. Ne? Ja, haben wir dann eigentlich alle Bienen, die so Honigbienen sind in unserem Kreis? In unserer Gegend, ja. In unserer Gegend schon. Ja. Und jetzt muss ich fragen, diese dunkle Biene, die ihr auf eurer Belegstelle wirklich auch züchtet, ihr seid in den Verbänden und in den Vereinen, die sich um die genetische Fortführung oder Entwicklung dieser Rasse verantwortlich zeigen, ist euch die zugestoßen? Insofern, dass es einfach die war, die schon immer da war, oder habt ihr euch die geholt und habt ihr euch die organisiert? Sebastian weiß, was gemeint ist mit der Frage. Ja. Zugestoßen eigentlich nicht. Es ist bei uns in der Ortsgruppe, hat es immer zwei Gruppen gegeben. Eine Kanikergruppe, eine dunkle Bienengruppe. Und bei mir war dann die Überlegung, ich habe da ein bisschen nachgelesen, genauso wie der Dietmar, glaube ich auch, warum soll man eigentlich die nicht erhalten? Der Mensch hat doch nicht das Recht, einfach die aussterben zu lassen. Oder praktisch, ja, es ist eine Verdrängungszucht, wie in so vielen Tierarten stattfinden. Ne? Und durch das bin ich eigentlich, und dann diese Belegstelle dazu, dann der Zuchtwart, das hat für mich gepasst. Weil man ist aufgenommen worden, man hat das Gefühl gehabt, man ist gewünscht. Und natürlich muss man lernen. Aber es ist ganz gut gegangen. Aber Sebastian, wie geht das praktisch? Da gibt es schon diese dunkle Biene an diesem Platz immer? An diesem Platz seit 1958. Und diese Züchtergruppe besteht seit 1932. Ah, ja. Man muss sich mal vorstellen, in der Zwischenkriegszeit, wie Dietmar so schön in der Hand beschreibt, wo praktisch nur Schwarmbienenzucht stattgefunden hat. Weil, ich weiß nicht, mein Großvater hat immer gesagt, musst du aus Kärnten einen Schwarm schicken lassen, dann hast du nächstes Jahr drei. Ja, ja. Ja, das war ja. Das war also praktisch, dass der Bienenschwarm aus Kärnten einfach sehr schwarmfreudig ist. Ja, ja, da hast du gewusst, der schwärmt. Wenn er ein bisschen ertracht war und wenn er genug Honig drin gehabt hat, ist er Teil abgegangen. Ne? Und das ist bei der Dunklen nicht so. Und es ist auch heute noch ein bisschen ein Unterschied. Und also Stichwort Schwarmträgheit, deswegen hat man sie ja mal gerne. Ja, sicher. Und dann ist das Nächste, es ist einfach, um diese Rasse zu erhalten. Ja. Weil, Markus, ich glaube, in Deutschland hat man ja totale Verdrängungszucht gemacht. Ne? In Deutschland war die totale Verdrängungszucht bis auf jetzt, wo sich wieder die IG gegründet hat. Aber ich sage jetzt mal, die haben halt auch wieder ihre Rückschläge erlebt, weil die halt sich schwer tun, ein passendes Belegstellengebiet zu finden. Da gibt's ja, in Deutschland gibt es ja auch die Inselbelegstellen, gell? Das ist eine spezielle Geschichte. Aber nicht für die dunkle. Nicht für die dunkle. Aber können wir mal vielleicht so 200 Jahre zurückschrauben? War das dann die dunkle Biene, die dann in diesem Gebiet einfach viel da war? Oder wie weit weiß man denn zurück? Das weiß man ganz genau. Praktisch Professor Rüttner hat ja da wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Ist wer? Dr. Professor Rüttner. Ein Bienenforscher. Chef von Lunds war der. Ah, Becker? Ja, genau, mit dem wir einmal gesprochen haben. Ja, also. Und wenn man diese Kartografie anschaut, dann ist ja die dunkle Biene praktisch nördlich der Alpen bis hinauf nach Norwegen. Ja. Je nach Vegetation. Ja. Die haben wirklich festgestellt, also wenn wärmere Jahre waren, ist die Vegetation ein bisschen fortgeschritten und die Biene wandert nach. Das ist hochinteressant. Und bei uns praktisch, die Alpen waren so quasi ein Trennungsschild. Das geht praktisch die ganzen Nordalpen. Der warme Süden? Ja, und der Süden war Kanika Ligustica und der rauere Norden war komplettes dunkles Gebiet. Ja. Und das ist natürlich, es ist kaum auslässig betrieben worden. Ja. Also die sind einfach so, die, ja, die überlebt haben, die, ja, gekommen, genau, sind, Schwärme. Man, aber genau, das war die Biene der Gegend. Das war die Biene der Zeidler zum Beispiel. Ja, ja, die Zeidler, genau. Ja, das ist ja praktisch der Honigernter gewesen. Ne? Der Zeidler, der Honigernter. Ja. Das war dann der Beruf. Der Höfische. Ne? Ah, der Höfische. Ja. Das war, der Zeidler war praktisch der Imker damals am Hofe. Ja. Hat auch eine Waffe tragen dürfen. Okay. Ja, und er hat die Verpflichtung gehabt, in Kriegszeiten beim Militär zu sein. Aha. Und in Friedenszeiten war er Imker. Und der hat praktisch in den Wäldern, das war genau, also das Honigdiebstahl war dem Wilddiebstahl gleichgesetzt. Mhm. Und der hat diese gewusst, wo die wilden Völker sind, mhm, und wo er ernten kann. Und das war an und für sich unsere Nordbiene. Und da, aber die Nordbiene unterscheidet sich auch wieder praktisch in die Heidebiene. Dann ist die mittlere, das war die Hessenbiene, mhm, und praktisch die Alpenlandbiene war im Süden. Die war praktisch die Grenzbiene zu Ligustica canica. Und der Zeidler, der hat sich praktisch im Wald eben gewusst, wo die Bienen, ja, sind. Ja, der hat geschaut, wo eben die Bienen leben, der hat, und ist dann den Baum hoch. War ein Berufsstand. Ja, ja. Aber die Bienenhaltung beim Bauern hinterm beim Hof? Die ist dann etwas später gekommen. Die ist erst unter Maria Theresia. Ne? Ja, genau, die war ja. Praktisch mit der Freiheit der Landwirte, nicht? Also ja. Grundeigentum und die Streuobstwiesen, nicht? Die Selbstversorgung. Sehr interessant. Praktisch. Ich war voriges Jahr in China auf einer Teeplantage Tee machen, mhm, ernten, und dort wird er erst in den jüngsten Jahren freigegeben von der Zentralregierung, dass die Leute auch ihren Tee exportieren dürfen. Das heißt, jetzt erst entwickelt sich manche Teelinien, die eben auch altes Material sind, dieser Region, weil die Teebauern das dürfen. Sie dürfen sich einerseits um die Zucht kümmern, und da geht es bei Teepflanzen ganz genau drum. Da gibt es alte Bestände, und man weiß genau, bei diesem Teebusch, das ist der Mutter-Teebusch, das ist praktisch die Mutter von allen, die dann kommen, ja, sind. Aber erst durch diese politische Entscheidung, dass sie dann auch ihre eigenen Linien machen dürfen, hat sich das dann entwickelt, dass sie das auch tun. Und da gibt es irrsinnig viele Teebauern, die einfach auch Bio-Tee wird beginnen zu machen, aber sich auch wirklich um die alten Sorten kümmern. Und da steckt einiges. Aus Entfernung sagt man trinkt Tee, chinesischen Tee, grüner Tee vielleicht. Ja. Aber welche Teepflanze von welchem Gebiet, und das ist genauso fein und aufgeschlüsselt wie die Bienen. Ja, ja, na sicher. Das, wie gesagt, wir versuchen eben so eine Rasse zu erhalten. Ja. Und heute ist zum Beispiel die heutige Zeit sagt uns, dass wir irgendwo recht haben, weil auch die ganze Wissenschaft sehr dafür ist, dass eben gewisse Gene erhalten bleiben. Und es gibt ja auch Vereine, wie heißen die? Ache Austria. Ache Austria, die, ja, sich dezidiert einsetzt für, genau, die Erhaltung, ja, die genetischen Materials. Ja, nein, wir haben in letzter Zeit eigentlich auf dem Gebiet sehr, sehr wohlwollende Unterstützung. Also, ja, also wir haben da also diese Firma Innozent hat uns einmal zum Beispiel die Brücke draußen gesponsert und. Dass man herfahren kann. Ja, nein, es ist, also ja, da hat man schon wieder offene Ohren. Aber warum macht man das? Aus romantischen Gründen schätze ich mal nicht, ja, weil die Wirtschaft ist nicht romantisch, also auch nicht die, Nahrungsmittelwirtschaft nicht. Na, wenn man schaut, Hofer hat ja auch das Bienenprogramm. Ja, ja, ja. Aber warum pflegt man altes Gut eigentlich. Erbgut. Altes warum? Erbgut, ja. Warum macht man das? Ja, ich glaube, dass da die Genwirtschaft dahinter ist oder die Genwissenschaft, weil man weiß nicht, ob man nicht irgendwie wieder mal zurückgreifen soll oder kann, ja, ja, oder muss. Die werden in Norwegen ja alte Samen oder Samen, in ihrem Tunnel gespeichert. Wenn klimatisch sich die Welt zu sehr verändert, dann, ja, kann man dort auf genetisches Material zurückgreifen. Ja, ja, und bei der Biene ist es so ähnlich. Ja, ja. Ja, nein, man muss schon sagen, also damals hat in unserer Ortsgruppe, das war Max Klein damals, und da haben sie wirklich schon... Salzburg? Also, ja, Salzburger, mhm, Stadtortgruppe war das. Mhm. Und da war eben ein Schuldirektor, der sich dem gewidmet hat, ein gewisser Herr Schlager, mhm, und der hat diese Zuchtgruppe aufgebaut. Mhm. Und wie man sieht, wir haben jetzt sehr gute Jahre gehabt in den, ja, letzten Jahren, und es läuft gut. Auch mit der Jugend, mit der imkerlichen Jugend. Ja. Jetzt war das ja auch lange Zeit so, dass niemand von der Arbeit bemerkt hätte, von eurer Arbeit, gäbe es jetzt nicht das Internet mit einer schönen Seite über die dunkle Biene zum Beispiel, aber gäbe es nicht auch wirklich Bienen aktuell, wo man davon liest, also die Imkerzeitschrift, man kriegt etwas mit, was andere tun. Ja. Und so habe es auch ich mitgekriegt. Und jetzt spricht man auch darüber. Das ist gut so. Ja. Weil früher hat man gesprochen in seinem Kreis. Also im Verein wahrscheinlich. Ist, ich muss dazu sagen, ich habe auch die Zeit erlebt, wo man als dunkler Imker oder dunkler Bienenhalter angefeindet worden ist. Dunkel klingt ja jetzt einmal nicht so hell. Ja. Also dunkel hat man schnell mit verstohlen. Es ist eben diese einseitige, diese eingleisige, also dieses eingleisige Denken. Das ist momentan nicht mehr so. Aber der Laie, also der Laie versteht es ja nicht. Für den ist es wurscht. Ist es wurscht. Ja, aber wer sind jetzt die Nicht-Freunde? Ja, das sind zum Teil Imkerkollegen, die weder Belegstelle noch sonst irgendwas benutzen, um ein sauberes Material zu haben. Die sagen, wenn er ein besseres Volk ist, ist automatisch, das kommt von der Dunklen. Und ich meine, wie du gesehen hast, du bist da jetzt durch heraufmarschiert ohne großen. Also, ohne angegriffen zu werden. Nein, ich bin da raufgegangen. Also das ist einmal der erste Test. Das war Jahrzehnte, war das das Schlagwort, die dunkle Biene sticht aus. Okay, das war praktisch das Schlagwort und wird dann auch immer eingebracht, wenn man es braucht. Als negativ. Als negatives, ja, genau. Als negativ. Und du hast jetzt als erste Gruppe potenzieller gegnerischer Gruppen, wobei die Worte vielleicht sollte man gar nicht so verwenden, gegnerisch, aber kritischer Gruppen, ja, Menschen, die Imker sind, die eben ihr Bienen keinen Wert auf Reinzucht legen, beziehungsweise ihre eben die Königin am Stand begatten und einfach ihr Ding machen, wie man es halt immer gemacht hat, aber sich nicht sonderlich um Zucht gekümmert hat. Ja, und ich gebe Ihnen immer zur Antwort, wenn das so wäre, dann dürft ihr in Niederösterreich oder in Kärnten oder in der Steiermark dürft's kein böses Bienenvolk geben, weil das sind keine Kalender. Die haben da zum Teil Probleme. Ja. Das ist einfach, wenn ich was der Natur überlasse, dann bekomme ich irgendwas Unkontrolliertes. Oder die Natur sich selbst richtet. Ah ja. Und da habe ich, also in Kärnten habe ich einen Stand erlebt, da bin ich spazieren gegangen mit meiner Frau. Mensch, du bist gelaufen. In reinen Kanikerland. Aber es gibt ja auch die Erzählungen, die habe ich aus Weistrach vom Opa vom Peter Merk, Ernst Merkinger. Ja, Ernst der Erste. Und er war Ernst der Dritte. Der erzählt, dass früher, als er jung war, einfach grundsätzlich die Bienen einen auch hinten nachgeflogen sind. Das habe ich als Kind auch noch erlebt. Alle Bienen waren da so. Ja. Du musst nicht um die Ecken schauen. Genau, ja. Und manchmal, sie haben auch Völker nach Polen verkauft, aber schon zu einer Zeit, wo in Polen angeblich nach der Geschichte her die Völker noch sehr böse waren, weil die Österreichischen schon aus Weistrach eben so friedlich waren. Und also das ist praktisch der Inhalt, also Stichwort Stechfreudigkeit ist es, Verteidigungskraft, Sanftmut. Ja, das Positive. Genau, Sanftmut ist ein Zuchtkriterium. Ja. Genau. Darüber können wir ja noch diskutieren, aber mir würde nur interessieren praktisch, welche Gruppen jetzt kritisch eingestellt sind. Also die einen haben wir mal. Die anderen könnten ja welche sein, die Imker sind und eine Kanikerbiene halten möchten an ihrem Stand und sagen, ja, aber jetzt fliegen da dunkle Bienen herum und damit werden meine Königinnen auch von dunklen Drohnen begattet. Ach, das ist aber die erste Gruppe, weil die würde sich ja Reinzuchtköniginnen Kaniker holen können und da wäre es ja kein Problem. Ja, und ein-, zweimal begatten am Stand ist nach wie vor kein Problem. Ah, ja. Aber nur das Ganze sich selbst überlassen. Da entstehen Stecher, egal welche Rasse. Okay. Das ist ganz gleich, ob ich heute die Dunkle habe oder die Kaniker oder wie in Österreich jetzt die Backfast. Also wenn ihr das immer sich selbst überlasst, ich meine, was das Wehrhafteste und Robusteste setzt sich durch. Ja. Und das Wehrhafteste ist halt dann stichelig. Das war bei uns in der Kindergruppe genauso. Also da, die haben keine, in der ersten Kindergruppe von unseren Kindern, die hatten keine Regeln. Und irgendwann nach einem halben Jahr sind wir draufgekommen, eigentlich, dass die Kräftigsten sie durchgesetzt haben, der Kinder. Ja. Und dann haben wir die Kindergruppe gewechselt, plötzlich hat es Regeln gegeben. Und es war nicht mehr so. Ja, aber das ist die Natur. Ja, ja. Das ist die Natur. Die natürliche Auslese. Ja. Und bei der Biene ist es so ähnlich. Ja, ja. Und nein, wir sagen halt, also unser Tenor ist, die dunkle Biene, also sie darf nicht stichelig sein, ja. Sie muss gut zu arbeiten sein und sie ist nach wie vor am Flugbrett wehrhafter. Das heißt, wenn ich beim Flugbrett mit dem Finger hingehe, ja, und das ein Loch verdecke, dann wird sie mich stechen, dann und ihre sie. Freunde auch, dann ihre Verwandtschaft. Sie. Ja, dann kommt sie. Okay. Aber wenn ich sie in Ruhe lasse, also wenn wir jetzt da durchgehen oder was, da haben wir kaum Probleme. Mhm. Also da gibt's. Wie ist denn der Stich verglichen mit einem Kanika-Stich? Dürfte dasselbe sein. Ist es dasselbe gleich? Ja. Ja. Es ist je nachdem, wo sie ja, sticht, ja, und wie intensiv sie sticht. Ne? Ich war voriges Jahr sehr empört. Ich habe Kanika und das hat schon, sie haben mich oft gestochen und es hat schon oft weh dann. Heuer macht es mir lustigerweise nichts. Heuer ist mir egal, heuer finde ich es okay. Es ist immer so, also ich meine, das ist jetzt ja mein persönliches Gefühl. Solange die Blütentracht ist und solange es den Bienen wirklich von der Natur her gut geht, erstens einmal stechen sie nicht so oft, und wenn es dann so ums Überwintern, um den Vorrat, verteidigen, ja, dann werden es oft, dann, mir kommt vor, dann tut es oft weh als wie im Frühjahr, ja, im Herbst. Weil ja, die Bienen werden älter, nicht? Und die haben mehr Bau. Aber praktisch die Wehrhaftigkeit ist eben bei der dunklen Bienen eben stärker. Ja. Hat das einen Grund, der sich lokal entwickelt hat? Ich glaube, dass sie einfach nicht so herausgezüchtet worden ist. Es ist Sucht. Vielleicht, ja. Es ist noch nicht so viel weggezüchtet worden. Genau. Weil das habe ich schon auch kennengelernt, eben dass, also diese Zuchtkriterien. Wabenstetheit, dass die auf der Wabe bleibt, wenn man es rausnimmt. Sanftmut, Honigertrag. Was gibt es? Varroa-Toleranz? Ja. Oder Varroa-Erkennung? Also praktisch die Gesundheit Putztrieb, der Biene. Putztrieb, ja, genau. Putztrieb. Haben wir was vergessen? Ist noch irgendwas? Schwarmträgheit. Ah ja, richtig, Schwarmträgheit, ja, genau. Und ja, wie sind denn die anderen Kriterien? Also bei der. Das ist eher Schwarmträge. Wenn man eher Schwarmträge. Ja, also das muss man schon sagen. Langlebigkeit, ist auch, gehört auch dazu. Ich meine, da ist ein bisschen im Vorteil zu anderen Rassen. Was heißt Langlebigkeit? Also die Arbeitsbiene wird älter. Aha. Also ich glaube, so also 4 bis 6 Wochen ist, ja, ist so. Und bei der Dunkle kann man feststellen, also dass sie zum Teil 7, 8 Wochen lebt. Ah ja. Also auch jetzt im Sommer. Ja. Und das ist natürlich, das gleicht wieder die Volksstärke ein bisschen aus. Ja. Und fliegt zum Teil bei tieferen Temperaturen wie die anderen Rassen. Aha, das, ja, sie fliegt bei 10, 12 Grad, ist sie schon flott unterwegs. Okay. Und da kann man direkt schauen, wenn man so bei Versuchszwecken die Völker nebeneinander stehen hat, da ist ein Backfass, da ist eine Dunkle, da ist eine Kanika. Die Dunkle ist die erste, die beim Flugloch da ist. Ja. In der Früh, sagen wir zum Beispiel, wenn es im Frühling noch ein bisschen frisch ist, sie ist die erste, die da ist. Okay. Und schaut nach, ob was los ist. Ja. Und das ist für unsere Imker eigentlich sehr positiv. Ne? Honigertrag. Naja, der Honigertrag wendet sich. Ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, dass die Volksstärke generell bei der Dunklen vielleicht etwas geringer ist. Mhm. Ja, damit ist natürlich auch der Honigertrag entsprechend etwas geringer. Ja. Ja, aber es gibt genauso große Honigerträge bei dunklen Völkern. Also man kann das jetzt nicht generalisieren. Ja, ja. Ja. Aber die Volksstärke ist eher kleiner? Und sie passt sich besser der, sagen wir zum Beispiel, der Gegebenheit an. Ah, bei mageren Trachten macht sie keine so großen Völker. Aha. Im Endeffekt, die Volksstärke, wenn halt ein normales Jahr ist und die Tracht immer da ist, ist am Zenit ziemlich gleich mit. Mhm. Zum Beispiel mit der normalen Kanika. Mitte Juni oder so. Ja, aber es nur, der Weg ist kontinuierlicher. Mhm. Und die Kanika geht einfach im Frühjahr schneller weg. Mhm. Sie geht aber sehr schnell aus der Brut. Ja. Was bedeutet das? Das heißt also, wenn der Wetterrückschlag ist, dann ist halt der Einknick schneller sichtbar. Bei der Kanika? Bei der Kanika. Aha. Ja. Und da ist die dunkle vorher schon vorsichtiger. Mhm. Sie ist ein bisschen vorsichtiger. Jetzt wollte ich mich fragen, wie kommt die dazu? Eben, es ist vorsichtiger. Sie baut das schon ein bisschen mehr ein, ja, in ihre, ja, Gesamtplanung. Es ist ein typisches Beispiel. Am Freitag war der Dietmar bei mir am Bienenstand. Wie du gekommen bist, war absolute Ruhe. Mhm. Und wirst du dann noch fertig umgelaufen hast, aufmessens, ich meine nicht böse oder was, aber ein bisschen unruhig waren. Ja, und dann kam, haben wir geschaut, ist schon ein Wetterwind gekommen, dann schaust du, jetzt sind Wolken am Himmel. Also da ist sehr sensibel. Sie ist wettersensibler. Ja, ja. Wirklich wahr. Also nein, das hast du beobachten können. Okay, gell? Okay, ja. Er hat richtig vom Sonnenschein zur Gewitterwolken. Sie haben sofort reagiert. Schwamm. Haben wir, was wird denn, Schwabenstetheit? Ja, da sagt man ja nach, sie läuft ein bisschen mehr. Oder, aber wir haben da Völker, also was absolut mit jeder anderen Bienenrasse absolut gleichzusetzen sind. Nicht? Aber sie ist, ja, wie gesagt, da sind wir in der Zucht nicht so weit wie andere, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil da ist über Jahrzehnte nichts, also nicht so hochwertig oder in der Masse gezüchtet worden, eher in der Masse. Gell? Was ist eigentlich das Problem, wenn es? Ja. Bei uns ist das Problem der Masse, der Auswahl der gewissen Völker, wo man dann wieder für die Zucht oder für die weitere Zuchtjahre hernimmt. Und das ist halt, ich sage jetzt mal, in der Population bei der Kanika halt ein ganz anderes Bild. Und wo ist eigentlich das Problem, wenn sie auf der Wabe umherläuft? Warum will man das nicht? Zum Arbeiten ist nicht so schön. Warum? Ja, weil sie ein bisschen nervös ist und sie macht dann vielleicht irgendwo ein Tröpfchen dran. Ach so, okay. Es ist ein Fehler. Wenn sie ruhige Ding machen, ist das ein angenehmes Arbeiten. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn ich eine Königin suche oder was, und da müssen sie auf der Wabe schön ruhig sitzen, noch und finde es leichter. Ne? Wogegen, wenn das Volk läuft, läuft die Königin mit. Ne? Ja. Aber es ist... Wir sind da auch schon sehr weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da wären wir eigentlich bei der Zuchtarbeit. Wie geht Zuchtarbeit? Da ist der Zuchtchef zuständig. Die Zuchtarbeit geht eigentlich jetzt dann schon los mit dem Beginn, mit dem Aussuchen der neuen Völker, beziehungsweise für die Abstammung der Drohnenvölker fürs nächste Jahr. Da sucht man halt praktisch, man nimmt ja immer die Tochter oder die, man geht ja immer die eine Generation zurück, die wohl das beste Verhalten in dem Gesamtbild zwischen Schwarmträgheit, Sanftmut, Wabensitz, Volksstärke, wo das Gesamtbild gepasst hat und das dann über dem Prüfjahr und von der Königin, also von der Königin zieht man jetzt in diesem Jahr zum Beispiel dann wieder nach und da davon macht man halt größere Serien. Mhm. Weil man will ja dann, ich sage jetzt mal, wir sind ja eine Linienbelegstelle und somit sollten das ja dann alles wieder die gleichen Töchter sein. Und somit soll man auch, ich sage jetzt mal, viele Völker mit die gleichen Töchter dann haben. Ja. Und somit beginnt jetzt schon die Aufbauarbeit der Belegstellenvölker fürs nächste Jahr. Natürlich soll man auf die Belegstellenvölker ein besonderes Augenmerk haben. Ich sage jetzt mal, wie ist das Gesamtverhalten? Und dann geht es natürlich los ab der Auswinderung. Man hat ja bei den Drohnenvölkern die 40-Tage-Regel. Also die vom Ei. Ei plus 40. Ja. Ei plus 40. Mhm. Und somit weiß man ja, wenn ab Mitte Mai Belegstellenbetrieb ist, kann man ja die 40 Tage zurückrechnen. Da muss ja im Endeffekt Ende März muss der Drohnenrahmen bestiftet sein. Mhm. Dass ja dann die begattungsreifen Drohnen auch zur richtigen Zeit dann auf der Belegstelle sind. Natürlich arbeite ich zum Beispiel mit 3 Drohnenrähmchen, dass immer wieder die Drohnenpopulation da ist. Mhm. Und bei mir ist es dann zum Beispiel auch so, die Drohnenvölker, die sind immer mit Futter versorgt. Weil das Erste ist ja, bei den Drohnen, je nachdem, wenn eine längere Trachtpause wäre, ja, wo die Königin im Endeffekt die Drohnenproduktion zurückfährt. Und das umgeht man dann praktisch, dass man die Drohnenvölker immer füttert. Also wir haben heute die Drohnenvölker durchgeschaut und haben praktisch wieder jeden von den Drohnenvölkern, die haben wieder 3 Kilo Futter bekommen. Und somit weiß man, die sind jetzt erstmal wieder die nächsten 10 bis 14 Tage versorgt, je nach Wetterlage. Und dann tut man die genauso wie seine anderen Vögel in einem regelmäßigen Abstand kontrollieren. Und natürlich sind die hauptsächlich ausgelegt auf die Drohnenproduktion. Ja, dass denen richtig gut geht. Genau. Und wie erkennt man jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich für dich, das ist eine typische Laienfrage, wie erkennt man ein gutes Volk oder das Volk eben in der Generation vorher, diese Kriterien, spürst du die oder misst du die oder hackelst du die mit Listen genau ab? Ich sag normal, ich führe schon Listen und dann sieht man schon und dann tut sich über das ganze Jahr tun sich gewisse Völker rauskristallisieren, wo man sagt, also das Volk von Standplatz 3, von 7 oder 11, also die waren immer gleichmäßig zum Arbeiten, egal ob heute das Wetter gut war oder das Wetter nicht so gut war. Genauso wie waren sie, ich sage jetzt mal, vom Ertrag, von dem gesamten Erscheinungsbild. Und das ist dann immer, wo ich sage, es kann einer noch 5 Brüder haben, die schauen zwar alle ein bisschen gleich aus, aber die haben alle 5 unterschiedliche Eigenschaften. Ja, ja. Ja, weil wenn du mich fragen würdest, ich habe jetzt 9 Völker, ich kenne schon Unterschiede und weiß, wie sie sich anfühlen. Ja, genau. Das heißt aber eigentlich, macht ihr dann eigentlich imkerliche Tätigkeit? Jeder von euch ist einfach auch natürlich und vor allem ein ganz normaler Imker mit seinen Völkern. Ja, ja. Wie viel, jetzt muss ich mal die Völkerzahl fragen. 8 vom Dietmar weiß ich schon. Bei dir, Markus? Ja, ich sage jetzt mal, ich liege so um die 50. Ja, das ist aber nicht mehr, das ist schon feste Arbeit. Ja. Also, sollte gut organisiert sein. Ja. Ich habe zurzeit 20 Völker. Ich pendelte immer zwischen 20 und 30 Völker. Ja. Ja. Das ist auch mehr wie nebenbei. Ja, es ist Arbeit genug. Ist schon Arbeit genug, ja. Ja. Zur Auswahl dieser Völker wollte ich vielleicht nur ergänzen bei Markus. Wie er sagt, die werden beobachtet. Und wenn sich dann diese Völker herauskristallisieren, genauso bei seinen Drohnenvölkern wie bei meinen Muttervölkern. Und die Drohnenvölker sind die Vatervölker. Die Vatervölker, ja. Genau. Dann geht man her und misst praktisch den Kapitalindex. Ne? Ach, Moment, ganz kurz noch. Also die Drohnenvölker, Vatervölker werden eben so vermessen dann. Vorher noch selektiert, indem man sie die Generation vorher anschaut und deren Kinder dann praktisch sind dann das Optimale. Auf der anderen Seite schaut man sich eben die Völker an, wo die Königin her ist. Genau. Ja. Und erfolgt es nach den gleichen Kriterien, auch im Prinzip ja. Wo man sagt, ja, fühlt sich an, eine der 5. Ja, weil wenn die Drohnen passen, dann passen auch meistens die Töchter müssen nicht passen, weil sie ja praktisch eine Generation weiter ist. Ne? Aber dann passt die Mutter und das muss einfach passen. Das heißt, und wir gehen den gleichen Blick auf beide. Wir gehen in der Beobachtung, sind wir da in dieser Bibri drinnen, in dieser Datenbank, da geht es auch um die Varroa-Toleranz, um die Gesundheit und. Ja, genau. Und jetzt kommt dieser Kapitalindex. Das ist eine Vermessung des Flügels und zwar der Träger, wie sagt man denn, also das Gebälk des Flügels, oder? Ja, Die Ader. Okay. Ja, die Adern praktisch, ja. Flügeladern sind ja, genau. Das, ne? Und was macht man da? Das Mikroskop nimmt man sie her? Was nimmt man sonst drin? Im Prinzip halt. Ja, heute machen wir es mit dem Computer. Ne? Ja, klar. Es wird mit mindestens 2400 dpi eingescannt und dann wird es ausgewertet, praktisch wird es abgespeichert und dann mit dem Flügelindexprogramm wird es ausgewertet. Verstehe. Ne? Und muss da Punkte setzen am Flügel? Ja, A, B, C, ne? Also praktisch ein langer. Es ist immer das Verhältnis von einem langen und einem kurzen Flügeladerteil. Ja, Also und dieses Verhältnis, da kann man wirklich die Rasse dann bestimmen. Ob sie zur Kanika gehört oder zur Dunklen. Ach, verstehe, das ist ja, ja. So wirklich zur Rassenbestimmung. Ja. Da sieht man, das geht, ja, ja. Geht ein bisschen. Verstehe. Da kommt dann ein Wert heraus. Ja. Der Kupital-Index. Ja, ein Mittelwert. Ja. Und da liegen wir... Mittelwert also, von einigen Bienen oder von einer? Na, mindestens 50 Bienen. 50, 60. Ja. Ach so, ja. Da muss man so festarbeiten dran. Ja. Ja, ja, muss man die richtigen aus dem Volk herausbringen, ja. Weil das sind junge, geschlüpfte ja. Und keine zugeflogenen. Das ist ja. Ganz wichtig, weil sonst verfälscht das ja das Ergebnis. Sind die auch grau, die jungen, geschlüpften bei den dunklen Bienen? Ja. Auch so. Ja, ja. Ah ja, und da fangen wir die Papierarbeit an. Das ist so eine Auswertung. Das ist Bibri. Mhm. Wir sehen da einen... Da steht Länderinstitut für Bienenkunde Hohenneuendorf. Genau. Das dürfte in Deutschland sein. Das ist der Betreiber dieser Seite. Ja. Das ist eine Datenbank. Eine Datenbank. Und da tippt ihr praktisch eure Zahlen ein. Genau. Genau, unsere Werte. Ja. Die Zuchtwerte. Und warum eine Datenbank? Dass jeder hineinschauen kann. Wenn zum Beispiel ein Schweizer von uns, ja sicher. Jeder. Auch unangemeldeter. Ungeangemeldet, ja. Okay, da schaut mal rein. Du kannst vielleicht laut reden, Markus. Ja, also ich habe jetzt hier die ersten Chörbilder rausgesucht. Ach, und da heißt das, ein Moment, Chören. Gekört wird, das ist eine Körung. Diese Kupital-Index-Feststellung ist eine Körung. Genau, eine Messung. Eine Körung. Ja, Entschuldigung, jetzt eine Vermessung der Flügel. Ja. Und hier sieht man ganz gut, also ich schicke die zum Beispiel dann zur Merkmalsbeurteilung, gibt es da noch verschiedene Institute, wo praktisch, man schickt dann 50 bis 100 Bienen hin und die untersuchen dann die Flügel und dann hat man von einem unabhängigen Institut praktisch dann das Ergebnis und dann sieht man im Endeffekt hier, in welcher Spanne sich die Messung bewegt. Das ist dann so eine statistische Verteilung, die meisten sind in der Mitte, 13, 14, 15. Genau, so. 1,1. Und dann sieht man, wenn man bei der 13 schaut, die bewegt sich zum Beispiel zwischen 1,61 und 1,73. Also das waren mit 12 am höchsten und die 14 ist die 1,73 bis 1,86. Da haben wir schon die nächste Matura-Aufgabe für Mathematik. Die Leute sollen das deuten. Ja, Entschuldigung. Ja, früher haben wir das mit der Hand ausgerechnet. Genau. Ja, eben. Genau. Ja. Und so ist jetzt im Endeffekt der Kupital-Index ist ja bei der, ich sage jetzt mal, Apis mellifera mellifera, also bei der dunklen Biene, sollte unter 2 liegen. Okay. Und so sieht man dann, hier wird es dann zum Schluss ausgerechnet. Und jetzt musste ich selber schauen und da liegt der Kupital-Index hier genau bei 1,8. Ja, aber ich meine, was sagt der denn aus? Also, dass es eine dunkle Biene ist und keine Kanika. Erstens das und zweitens sagt es auch dem Volk, das ist ein gleichmäßiges Volk. Aha. Sehen Sie, wenn man das sind jetzt lauter Balken, aber wenn ich da jetzt einen Strich machen würde, geht das hoch und wieder systematisch herunter. Und dass keine Gebirge entstehen. Genau, also möglichst eng um den Mittelwert. Genau, und das zum Beispiel ist ein bisschen anders, das aber auch sehr schön. Der ist zum Beispiel, der springt da hoch. Da sehen wir einen Zacken, also einen Steilabfall nach links. Und da haben wir zum Beispiel, das ist eine Biene, ist da bei 11, also Klasse 11. Wie das dazu kommt, weiß man nicht. Aber dann geht die Kurve ganz normal. Kann man sich das leisten, solche Untersuchungen? Das kostet ja auch Geld. Muss man? Ja, ich sage jetzt mal... Muss gemacht werden. Aber es muss es gemacht werden. Ja. Und es ist gut, wenn es neutral gemacht wird. Ja, unabhängig. Ja, okay. Das ist auch ein guter Argumentationspunkt. Also wissenschaftlich ist immer gut neutral. Genau. Ja. Aber was sagt du? Also es sagt uns jetzt, gleichmäßig wäre anzustreben. Aber warum schlägt sich etwas in einem Index nieder, was im Flügel ist? Also wo ist da die Sanftmut, der Honigertrag, die Schwarmträgheit? Das ist die eigene Beurteilung. Dann. Das ist unsere Beurteilung. Aber was hat das dann für eine, warum macht man das? Das Rassenmerkmal. Das Rassenmerkmal. Es geht hier um das Rassenmerkmal. Nur um die Rassenreinheit. Ah. Und warum brauche ich das? Sonst kann ich nicht behaupten, ich habe dunkle Biene. Ja. Ah, und muss ich das? Ja, das ist Anschauungssache. Nein, ich meine, es ist schon sehr wichtig, das. Ich meine, es geht um die Unterscheidung, das ist diese Rasse und das ist diese Bienenrasse. Und ich meine, heute geht mir ja allem auf den Grund. Ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt unsicher wäre, dann würde es mir einleuchten, weil ich will ja nicht dauernd irgendwelche anderen Bienenrassen in meinem Zuchtprogramm haben. Mhm. Aber wenn es eh klar ist, dass ich im Gebiet der dunklen Biene bin. Ja, das Gebiet gibt es eben nicht. Das ist ja nur, das ist die Belegstelle. Aber wir sprechen auch von den Ständen zu Hause. Ach so. Und da möchte ich ja sehr wohl wissen, was ist in meinem Volk wirklich drinnen. Ach so. Und von dem möchte ich nämlich dann weitermachen, genau. Weil sonst würde man da irgendwas reinmischen und dann wären meine Zuchtkriterien nämlich sehr wohl in Gefahr, beziehungsweise die Kriterien wären ja nur in Ordnung. Es kann ja sein, dass die Kriterien wären auch in Ordnung. Genau, ich züchte Hochleistungsbienen, aber dann sind es keine Dunklen vielleicht mehr. Richtig, dann wäre meine genetische Reinheit oder das, was ich mit genetischer... Das ist ja das erste Ziel, das oberste Ziel. Warum? Dass das erhalten bleibt. Wir wollen ja die dunkle Biene erhalten. Und wir wollen die dunkle Biene verbessern, aber aus der eigenen Genetik heraus. Das heißt, man muss es immer isolieren, um etwas zu verbessern. Genau. Ja, genau. Sonst geht's nicht. Genau. Sonst geht's nicht. Na, ist ja logisch, weil ich meine, ich habe mir das mal erklären lassen. Eine Art ist, was sich paart. Mhm. Warum ist denn ein Hund und ein Esel zwei verschiedene Arten? Weil es keine gemeinsamen Kinder kriegen. Mhm. Und ihre, oder sollten sie, was ja nicht der Fall ist, aber bei Muli ist es ja Pferd, Esel, die Kinder müssen fruchtbar sein. Das ist eigentlich das Kriterium. Ja, genau. Und wären sie eben möglich, dass sie sich paaren, dann wäre es ja gar nicht zwei verschiedene Arten, weil da wäre ja ständig eine Vermischung. Ja, und aus diesem Mischmasch kommt eben dann ab und zu, was weiß ich, diese Stecher heraus oder wie heute gejammert wird, sie haben lauter gelbe Ecken und sie haben also grüne, blaue Filzbinden und so. Ja. Nicht? Und, aber das will der Imker nicht, nicht. Aber es ist mal logisch, also auch bei den Hunden ist es ja so, die paaren sich ja alle wie die Hunde, also durcheinander, aber selbst dann, wenn ich eben einen Dackel züchten will, dann muss ich dafür sorgen, dass der Schäferhund in weiter Entfernung ist. Ja, wenn das der Dackel zum Zug kommt. Genau. Ja. Und das bei uns ist es die so. Belegstelle. Die Belegstelle. Ja, genau. Bei uns ist mit der Biene dasselbe. Ah ja, genau. Verstehe. Und eben um die eigenen Kriterien zu bestätigen, macht man diese Messung. Verstehe. Genau. Aber um die eigenen, das ist aber nur eigentlich zum Nachweis, dass man sich in seinem genetischen Pool, also in seiner Rasse aufhält. Ja, genau. Nein, es geht ja dann nur ein bisschen weiter. Nicht? Ich meine, der Belegstellenwart muss ja praktisch absichern dem Landesverband gegenüber, dass das wirklich eine dunkle Biene ist. Ja, nicht? Er muss ja praktisch da gerade stehen dafür. Mhm. Und also er muss sich wieder weitermelden, so und so viel ist geschehen, das und das ist auf der Belegstelle geschehen, diese und jene Tronnenvögel sind da und die wollen ja das genau wissen halt. Es geht sogar bis zur FIS-Meldung. Ne? Mhm. Ja. Also bei der FIS-Meldung muss man es eintragen, bei dieser normal also ist ich habe sie bei der FIS gemeldet. Ja. Es geht ja auch darum, wenn jetzt irgendwas in dem Bereich wäre, zwecks Ausbruch von welcher Seuche. Ja. Genau. Verstehe. Hier habe ich auch noch zum Beispiel unsere Stockkarte gefunden, was von die dunklen Bienenzüchter, ich sage jetzt mal, zur einheitlichen Nutzung erstellt worden ist. So kann man dann am besten, ich sage jetzt mal, auswerten. Obwohl man zum Schluss selber immer wieder feststellt, dass sich die Völker, ich sag, von alleine rauskristallisieren. Aha, von alleine rauskristallisieren, aber immer mit dem Imker. Ja, mit dem Imker. Mhm. Also ihm kristallisiert. Im imkerlichen Handeln sieht man ja dann, wie sich praktisch die Völker entwickeln. Mhm. Und dann. Verstehe. Dann weiß man, welches geeignet und welches nicht geeignet ist. Naja, bei uns ist wirklich, wie der Dieter sagte, das erste Ziel ist einmal die Erhaltung der dunklen Rasse und dann kommt praktisch alles andere. Und ich meine, wir sind jetzt nicht die Zuchtgruppe, die auf massenhaften Honig züchtet, weil wir sind ja auch in keinem Gebiet, wo es das gibt. Nicht? Ich meine, wenn man da schaut, diese Belegstelle ist ein karges Gebiet, lauter Kalkgarten, das gibt nichts her. Im Verhältnis zum also zu anderen Bundesländern. Ich würde noch einmal gerne noch nachfragen, dieser Erhalt der Rasse der dunklen Bienen, noch einmal genau die Gründe. Also ist, und ich würde gerne diese Gründe ein bisschen eben noch einmal genauer besprechen. Also sie passt einerseits zur Landschaft. Zur Landschaft, ja. Und man würde sich die auch nicht ausreden lassen, wenn jetzt eine andere Bienenrasse, zum Beispiel die Karnika, vielleicht besser zur Landschaft passt? Ja, es ist eigentlich gewünscht, dass sie erhalten bleibt. Genau, aber dann kommen wir zum Zweiten. Ja. Es ist gewünscht, dass es erhalten bleibt, weil man eben diese Rasse haben möchte. Ja, sie ist in Salzburg ursprünglich. Ja. In Salzburg hat es ja ursprünglich, außer im Lungau, hat es keine Karnika gegeben, von Natur aus. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Karnika eben so viel besser geeignet wäre in diesem Gebiet, dann wäre das nicht Grund, dass man es praktisch... Besser geeignet wofür? Ja, das ist ja die Frage. Das ist ja wieder das Ziel, welches Ziel verfolgt der Imker? Ja. Verfolgt er Honig? Ja. Reine Honigleistung? Ja. Oder verfolgt er auch andere Ziele, dass er sich auch eben den Erhalt von gewissen Genetiken ursprünglichen verschreibt? Und warum erhält man, warum will man das, das Ursprüngliche erhalten? Jetzt eben vom Wunsch her. Es ist ein gewisser Stolz dabei, ja, dass man etwas hat, was viele nicht haben. Und es ist auch eine Zeiterscheinung jetzt. Mhm. Es ist, die Jetztzeit ist dafür da, dass man soll nicht alles Hergebrachte wegwerfen. Ja. Andererseits haben wir eine Gruppe, wie du schon gesagt hast, die Industrie will alles weghaben und nur mehr ihr Sache. Und irgendwo gibt es da ein Widerstreben. Eigentlich, das war immer so. Warum soll es nicht auch bleiben? Mhm. Und das ist eben, die dunkle Biene ist die ursprüngliche Salzburger Biene. Und sie gibt es halt noch. Und wir haben unsere Erfolge dazu. Mhm. Wie gesagt, ist da eine Gruppe beieinander, die sich gut versteht. Und es ist einfach schön. Mhm. Und wie gesagt, mit dieser Belegstelle, das passt gut. Mhm. Und warum sollte man das weg tun? Also imkerlich gibt es da keinen Grund. Ich will nur eine Karnika, weil die bringt mir, also mir nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Genau. Es sind keine wirtschaftlichen Gründe. Ja, es ist gar keine, nein. Es ist eigentlich keine wirtschaftlichen Gründe. Ja. Es sind hauptsächlich persönliche Gründe. Oder, persönliche. Ja, ich meine, ich habe es erlebt in meiner ganzen Berufslaufbahn. Ich habe mit der Schwärme kein Problem gehabt. Das war einfach eine schöne Sache, weil wenn ich Mittag heimgekommen bin, ist kein Schwarm am Baum gekommen. Ja, und das ist angenehm. Ja. Aber ich meine, ich habe es auch, ich verstehe ein Argument sehr gut, warum man lokalen Honig essen soll. Weil der einfach für die... lokalen Bullen und die ganzen... Aber selbst das ist nur praktisch, es gibt auch andere lokale Pollen. Ungarische ist auch nichts Schlechtes, nur... aber für uns ist er nicht lokal. Das ist er ist für die lokalen Mikroorganismen schützt er. Also praktisch für die Krankheitserreger, die auch in dieser Gegend vorkommen, ist der Honig gemacht, dass er eben nicht schlecht wird. Ja. Also das leuchtet mir sehr ein, dass das Lokale hier einfach mehr ein Wert ist. Also und nicht aus einer Tradition heraus, sondern das ist einfach de facto besser abgestimmt. So, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch ein Argument ist, die Biene der Region in diese Betrachtung einzubeziehen, weil natürlich... Wie gesagt, für mich, das ist jetzt ein persönlicher Grund, warum ich es sehr schätze, die dunkle Biene, das ist, sie kittet, sagt der Imker, nicht? Sie erzeugt sehr viel Propolis. Ach so. Ja, okay. Da ist sie den anderen Rassen weit vor. Okay. Also die betoniert oft den ganzen Bau zu. Ja, ja. Und das ist für mich auch ein Grund, weil ich sammle Propolis und das ist mir oft wichtiger wie der Honig. Ne? Ja. Und zum Arbeiten ist es umständlich, wenn es recht, das weißt du, es wenn es recht verkittet ist, ist nicht angenehm oft, aber wenn es Propolis sammelt, ist es sehr gut. Die Finger riechen immer gut beim körperlichen Arbeiten. Und eins bin ich schon draufgekommen, eine Königin zeichnet man nicht, nachdem man viel herumgearbeitet hat, irgendwie, ja, weil da die Finger picken und dann kommt der Plätzchen raus. Also das muss man auch mal blöd machen. Oder auch beim, ich meine, noch einmal zu diesem Züchten, es gibt ja auch bei den Äpfel lokale. Genau, das, die alten Rassen. Die alten Rassen. Jetzt gibt es sehr viele andere gute lokale. Die lokalen Sorten. Also Sorten, sagen wir, Apfelrassen. Was kaufst du für eine Apfelrasse? Was haben sie? Aber da gibt es ja auch andere gut schmeckende lokale Sorten. Und es gibt auch von der, vom, auf der anderen Seite hier lokale Sorten, also bei uns, die sehr sauer sind. Und weil der Apfelbaum war schon immer da und das hat man immer schon, aber letztlich waren es eigentlich echt arge Äpfel. Also so ganz schwarz-weiß würde ich es jetzt nicht sehen bei den Äpfeln, aber da ist es ja auch kein Problem, weil da kann man ja die Bäume nebeneinander stehen, also den einen von das dort. Ist egal, ja. Bei der Biene muss man immer ein bisschen aufpassen, aber das kann man ja durch diese Belegstellenarbeit ja lösen. Das ausgleichen, ja. Und auch in die Imker draußen müssen aber dann eben von dieser ich mache mir meine Königin am Stand selbst, also praktisch standbegattet, auch ab, wenn ich Kanika zum Beispiel möchte oder die dunkle Biene, abkehren von ich habe Reinzuchtköniginnen. Ja, das ist so ein bisschen das muss man dann tun. Das gehört dazu, das gehört dazu. Aber es ist nicht so extrem, wie du jetzt sagst. Ich meine, wenn heute einer eine Reinzuchtkönigin kauft, egal ob Kanika oder dunkle, ist ein, zwei Generationen gehen immer zu Hause. Ja. Das ist also überhaupt kein Problem. Okay. Ja. Und dann kauft man dann wieder dann mehr. Dann muss man wieder irgendwo eine Mutter nachkaufen, nicht, und von der man wieder weiterzieht. Oder man fährt mit seinen eigen gezogenen Königinnen wieder auf die Belegstelle. Ja, genau. Dann kann man damit das eigene, den eigenen Aber Weg. Aber wie gesagt, das muss nicht alles reinrassig sein. Und gibt es jetzt noch von den Gruppen, die jetzt kritisch der dunklen Biene gegenüber sind, also gibt es da Probleme jetzt auf gesetzlicher Art, dass man sie dort irgendwie durchsetzen muss, dass Landesgesetze ja, bei jetzt uns in Salzburg überhaupt nicht. In Salzburg nicht. Nein, in Wien ist die Kanika. In Salzburg sind beide Rassen im Landesgesetz verankert, also gibt es überhaupt kein Problem. Genau. Und das ist auch, wie gesagt, das ist ja der Zuspruch zur dunklen wesentlich besser als vor Jahrzehnten. Also hier von den neuen Landesbelegstellen, was es im Land Salzburg gibt, gibt es praktisch 7 Kanika-Belegstellen und 2 Belegstellen der dunklen Biene. Und das findet sich auch bei euch im Verein wieder, die unterschiedlichen, oder ist bei euch eher? Ja, sicher. In der Ortsgruppe, hat jemand, ist dunkle und Kanika alles nebeneinander. Genau, ist immer gemischt. Ja, also überhaupt kein Problem. Das heißt, da muss man nicht notwendigerweise streiten, wenn man unterschiedliche Bienen. Es gibt befruchtende Gespräche. Ja. aber streiten sicher nicht. Was sind denn eure Wünsche, eure Pläne? Vielleicht, wenn wir so, bevor wir dann rausgehen, noch abschließend Naja, also wir versuchen jetzt vermehrt die Öffentlichkeit aufmerksam machen auf die dunkle Biene, weil die Bevölkerung natürlich jetzt keinen Unterschied macht. Da muss man schon froh sein, wenn sie die Wespe von der Biene unterscheiden kann. Aber der Honig schmeckt gleich nebenbei, schätze ich mal. Natürlich, ja. Okay. Sie fliegt ja auch auf die gleiche Blüte. Ja. Naja. Also, ja, das ist so ein bisschen, dieser Arbeit habe ich mir ein bisschen verschrieben, dass ich eben versuche, ein bisschen auch die Bevölkerung darauf aufmerksam mache, dass es da eine Bienenrasse gibt, die es wert ist zu erhalten. Du hast auch die Website gemacht, ich habe die Webseite gemacht, genau. Es hat eine Einschaltung in einer Bienenzeitung gegeben im Mai, in der Bienen aktuell. Und es gibt jetzt nächste Woche ein großes Fest bei uns auf der Belegstelle. Ein Tag der offenen Tür. Genau. Bisher war es immer ein Belegstellenfest, das ist es auch weiterhin für Imker. 60 bis 80 Leute, hast du gesagt, kommen da so beim Belegstellenfest. Ja, werden wir sehen. Ja, und jetzt wird's sehen. Spannend, wie es weitergeht. Ihr habt auch eine Informationstafel aufgestellt am Zaun. Genau. Ja. Damit eben Wanderer, die da vorbeikommen, eben auch informiert sind, was stehen da für Kästchen herum, was ist da los. Ja, ja. Und ich glaube, das Interesse ist ja da. Bestimmt, ja, für alle Fälle. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, ich wünsche mir, dass es weitergeht. Nicht? Also ich bin einer der älteren Züchter da jetzt und ich wünsche mir es. Das ist mein größter Wunsch, dass diese Arbeit, was unsere Vorgänger gemacht haben, seit 1932, auch weiterhin besteht. Ja. Also dass die Generation, was jetzt da sitzt und vielleicht dann alle wieder weitergeht. Das wäre mein Wunsch. Und die Unterstützung ist aber da in den Verbänden oder Vereinen den Erhalt. Ja. Also lokalen, ich kann nur von Salzburg aussprechen und da passt das wirklich sehr gut. Ja. Ja, gut. Mhm. Na, dann schauen wir vielleicht noch raus. Ja. Wir sind verbunden. Du hast ein 2 Meter Kabel, du kannst 2 Meter weggehen. Jeder von euch, du bist völlig Markus und ich habe ein Mikrofon für den Sebastian. Also ein Lob auf die mobile Aufnahmetechnik. Ich muss jetzt sollen wir vielleicht zu den Drohnenvölkern zuerst? Gern. Nimmst du? Markus, schauen wir vielleicht einen Sprung da rein? Ja, wir können auf den Sprung hier einer schauen. So, jetzt macht man einen Rundgang. Wir sind jetzt in der Hütte, in der Bienenhütte. Wir sind jetzt hier in der Bienenhütte angekommen. Hier stehen zurzeit 6 Drohnenvölker in der Bienenhütte. Wir haben noch des Weiteren einen Außenstand. Ja, man hört schön, heute ist gutes Flugwetter. Ja. Und wir haben einen weiteren Außenstand mit 6 Völkern und wir haben da nochmal eine zusätzliche Absicherung im Bereich, dort wo ihr reingefahren seid, in dem Bereich der Vordercasa Klamm. Und somit haben wir die Belegstelle recht gut abgesichert. Und es fliegt auch nichts weg, das ist ein stabiles Häuschen. Ja, das ist ein stabiles, also da haben unsere Vorgänger, das muss man schon sagen, also viele, viele Stunden hier verbracht, wo wir immer gesagt haben, erst vor kurzem, wo es noch keinen Akkuschrauber gegeben hat. Ja, ja, da musste jeden Schrauben noch mit der Hand rein. Hier, na, bist du deppert, ja. Ja, also hier, das ist, ich weiß gar nicht mehr, was die früher ohne Akkuschrauber gemacht haben. Das frage ich mich auch oft, ja. Ja. Ja. Seid ihr mit dem Garten? Wir aber, jetzt schauen wir. Das heißt, wie ist das? Also, wer wohnt jetzt im Haus? Noch einmal, das sind... Die 6 sind die. Also hier sind 6 Vatervölker. Hier 6 sind die 6 Vatervölker. Genau, von denen sind die Drohnen, also da fliegen die Drohnen praktisch. Das sind die gleichen. Des Weiteren gibt es einen Außenstand. Das sind die mit einem guten Speiseplan, die werden gefüttert. Genau, deswegen, des Weiteren gibt es einen zweiten Drohnenaußenstand, 300 Meter Luftlinie entfernt. Aha. Hier oben einen zweiten. Ja, genau, das hast du gesagt. Und genau. Der dritte ist praktisch da auswärts nochmal zur zusätzlichen Absicherung. Ah, jetzt verstehe ich erst alles, was du sagst. Der ist aber 4 Kilometer weg. Ja. Genau. Ja. Okay. Und hier befinden wir uns praktisch wie in einem Hufeisen. Ja, genau. Und im Hufeisen befinden sich diese Kästchen, die Begattungskästchen. Die Begattungskästchen, genau. Hast du ein gewisses... wir müssen jetzt schauen, wo wir... Ein Lob auf die Funktechnik, gell? Der Markus geht vor und wir hören den perfekt. Ja. So, ich stelle mir jetzt auch nicht extra vor das Einflugloch. Muss ich mal schauen, ob meine Batterie eh noch so lang hält. Der Markus macht das auf. Der Sebastian kitzelt die Biene am Einflugloch. Nein, das ist gelb gezeichnet auf der Vorderseite. Also stark behaarte Biene und schöne Filzbinden hinten. Kein Filzbinden am Körper? Ja, am Rückenteil. Ja, ja. Siehst du, wie wehrhaft. Ja, sie geht den Finger gleich von dir an. Ja, aber sie nur mit dem Kopf. Also ja, sie aber ihr passt nicht, dass da was geschieht. Na klar, würde mir auch nicht passen. Ah, wunderschön. Mhm. Das heißt, wir sehen da eine gezeichnete Königin mit Gelb. Ja. Das heutige Jahr. Und sie, was sehen wir denn? Sehen wir schon Stifte? Ja, wir sehen sie oben. Sie ist gut gestiftet. Aha. Zum Beispiel. Ja, genau, wunderschön, ja, genau. Oben da ein bisschen sind sogar Honig, ganz kleine Maden. Ja, ja, und genau. Und wenn man da hinschaut, das Völkchen ist Also praktisch, das ist eine schöne Einheit. Mhm. Ganz harmonisch. Ja. Ich meine, da sieht man jetzt, schau, da ist gerade der Schwänzeltanz. Ja. Siehst du es? Ja, die schwänzelt ordentlich. Ja, genau. Aber sonst. Die geht jetzt, entschuldige, jetzt muss ich schauen, ob die so eine 8 geht. Nein, sie geht einen Kreis. Jetzt hat es wieder aufgehört. Das haben wir nämlich gerade mehr. Das ist ja, genau. Schön. Jetzt geht es die Himmelsrichtung, oder? Ja, genau. Und die Königin sucht schon Zellen zum Bestiften. Ja. Und diese Pollen hat es eingelagert rechts oben. Honig? Ja, das ist Futter. Nicht? Futter, also, ja. Da hat es ein Polleneck drinnen. Auch wieder verschiedene Farben. Nicht? Ja. Und diese Einheit überträgt sich dann auch aufs große Volk. Ja. Also für so ein Kästchen so, ja? Ja, kann man sehr viel sagen. Der Schwänzeltanz, na schau. Ja, das von einer Biene, die Pollenhöschen an. Ja, die meldet die Pollenquelle draußen. Ja. Weil sie selbst hat noch Pollen, nicht? Sie ist heimgekommen und sagt den anderen, dort und dort fliegt sie hin. Da gibt es ja zwei verschiedene Tanzarten an, ich weiß nicht, ob einer bestimmten Entfernung, so viel ich weiß. Ja. Und dann mit der Höhe zum Winkel und Sonnenstand. Genau. Hei, ja. Und ja. Da sieht man die Brutpflegerinnen, wie sie nachschauen, in die Zelle hinein. Die sind jetzt schon die zweite Woche herum. Oder? Die stehen jetzt praktisch seit letzter Woche Freitag. Ja. Nicht zum also ich würde jetzt auf den ersten Blick keinen großen Unterschied erkennen zu meinen Bienen, wobei ich sehe schon, dass sie klarer gestreift ist. Also die Ruppe am Rücken kennt man schon. Ja. Und es ist, wenn man deine Bienen und die nebeneinander hätte, dann wird man sehen. Würde man sagen, das ist ein bisschen ein dunklerer Einschlag. Also verstehe. Schau das Gesamtbild. Es ist natürlich jetzt von der Sonne hell beleuchtet. Ja, genau. Sie schauen alle sehr, sehr, sehr schwarz aus, aber... Genau, und man sieht das auch schön. Die Biene ist ja nicht schwarz. Eben, ja. Eine man sieht das auch recht schön hier von der Königin. Jetzt versteckt sie sich hier gerade. Ja. Die Königin ist halt von Körperbau... Ja. Die unterscheidet sich schon. Ja? Genau, sie ist... Und zwar, wie unterscheidet sie sich? Sie ist komplett schwarz. Sie hat keine Rückenschuppen. Ah. Ja. Der Rücken ist komplett dunkel, schau mal. Ja. Siehst du? Ja. Und sie ist vielleicht ein bisschen schwerfälliger wie Kaniker. So, plumper. Ein bisschen amphorenhafter. Ja, die Kaniker geht spitz. Die ist schon sehr schlank. Ja, schon sehr schlank spitzert sich. Ja, genau. Und diese, man sieht das hier. Siehst du, der Rückenleib ist ein bisschen... Naja. So, jetzt müssen wir da... Jetzt machen wir wieder. Tun wir sie wieder einer. So. Haben wir gleich schon einen Rückflug? Nein, also. Schau, die sucht jetzt einer, die kommt gerade heim und wir stehen im Weg. Schaumstoff drauf? Ja, wir haben einen Schaumstoff, weil wir haben schon. Da kann es auch sehr kurz sein. Ja. Bis Anfang Juni hatten wir auch schon nochmal. Ein Schneefall, also nicht in diesem Jahr, aber und so, und die können wieder raus, dann sind die anderen. Ja, und da unterscheiden sich diese Einwabenkästchen, wie wir vorher gesehen haben, mit den Apidea. Ja, im Apidea sind mehrere Reihen drinnen. Ja, da sind drei Waben drin, genau. Drei kleine Waben. Ja. Und bei dem Einwabenkästchen, da sieht man halt alles. Nicht? Beim Apidea müssen wir aufmachen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel aufmachen, fliegen doch ein paar weg. Ah, okay. Und die kriegst du dann nicht mehr mit. Das ist ein Vorteil vom EWK. Ich habe sofort auf ersten Blick gesehen, sofort legt sie. EWK heißt das? Einwabenkästchen. Einwabenkästchen. EWK, okay. Stimmt. Rausziehen, reinschauen. Und zwar durchs Glas. Genau. Also man muss nichts, genau. Die sind... Na, sehr gut. Ich glaube, ja. Dann hätten wir es eigentlich, oder? Wie du glaubst. Hast du noch Wünsche? Von meiner Sicht her würde ich mich jetzt einmal bedanken für diesen ersten Rundflug über euer Gebiet, wo ihr euch wirklich gut auskennt, nämlich bei der dunklen Biene. Danke Sebastian, danke Markus, danke Dietmar. Wir sagen danke fürs Kommen. Ich werde ein Foto machen, dann können wir das auch verlinken, wie das ausschaut. Mhm. Vielleicht können wir nämlich dann nochmal das Kastel auf so ein Foto kein machen. Problem. Und naja, der Korrespondentenbericht, das wäre ja jetzt im Bienenpodcast immer so der letzte Teil, dass ich wen frage, wie schaut es denn bei euch am Bienenstand aus? Da rufe ich normalerweise wo an, aber jetzt sind ja da drei Imker neben mir. Wie schaut es denn aus? Machen wir nicht auch den Korrespondentenbericht gleich bei euch? Also, dann bin ich der Korrespondent in dem Fall. Was ist denn gerade los am Bienenstand? Wir haben 11. Juni. Wie schaut es bei euch zu Hause aus? Ja, bei uns ist jetzt ein bisschen trocken gewesen. Ja. Also Salzburger Land, das heißt Salzburg Stadtrand. Aha, okay, ja, also Stadtrand in ja, Salzburg, Stadtrand, ja. Salzburg-Umgebung. Das klingt ja, aber jetzt nicht euphorisch. Nein, es ist auch nicht übereuphorisch. Ja. Aber wir sind zufrieden. Was war es für Tracht? Hauptsächlich Blüte und jetzt die Linde honigt momentan gerade ein bisschen. Ah ja. Und ist ein bisschen Ahorn war dabei. Die Wiesen halt, weil sie haben einige Zeit nicht mähen können, die Bauern. Und ja, jetzt momentan ist ganz gut gewesen. Jetzt schauen wir in 10-12 Tagen, müssen wir schauen, ob der Honig reif ist. Ja. Dann können wir die Blütentracht wegnehmen. Und wenn dann kein Wald mehr kommt, dann was bei uns ist dann Schluss. Ja. Der Wald kommt bei euch immer noch als Option dazu. Ja. In Wien ist der kommt. Bei uns ja nie, ja, also ja. Wo wir die Bienen haben. Bei uns wäre es die Haupttracht. Weil dann weil dann hat man wirklich eine gute Tracht. Ja. Die Blütenhonigtracht ist bei uns nicht so. Wir haben keine Monokulturen, nichts. Es ist nur praktisch von den Streuwiesen und von den Streuobstgärten und eben diese Alleen, was es gibt und mehr ist nicht. Und das war jetzt in den letzten 14 Tagen in Ordnung. Und über den Winter, wie war das heuer? Wie hat es da ausgeschaut? Ja, einige Ausfälle. Und aber im Schnitt. Regional bedingt. Ja, es hat in manchen Gebieten mehrere Ausfälle gegeben, in manchen Gebieten weniger. Im Endeffekt können wir noch zufrieden sein, bei uns von der Zuchtgruppe her, weil das ist, ich liegt man, glaube, mal, eher unterm Schnitt vielleicht. Da liegt man eher unterm Schnitt zum Teil. Und die kommenden Arbeiten ist jetzt praktisch noch die Tracht abwarten, was entwickelt wird. Und Völker für, wie wir vorher schon gesagt haben, Völker für nächstes Jahr her. Aufbauen. Praktisch. Ableger jetzt geht die, mit diesen Jungköniginnen geht die Arbeit für nächstes Jahr los. Ah, ja. Dass man eben wieder genug Reservevölker hat, weil wenn der Winter, ja, man weiß nicht, wie es wird, ne? Oder der Winter ist ja nicht schuld, man gibt über den Winter die Schuld, aber Schuld ist ja irgendwo die Infektionen oder die Varroamilbe, ne? Ja, ja. Ja, und die Viren, was jetzt also praktisch zuschlagen. Gut, bedanke mich. Jetzt Dankeschön. Machen wir noch Fotos, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch das vorstellen können, wenn sie aufs Bild schauen. Danke, das war's. Das waren die 29. Bienengespräche und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. So da. Thank you.